So, how do we con- Wie können wir unsere Herzen überzeugen? Well, there are actually several different ways. Da gibt es verschiedene Wege dazu. One of them is meditation. Ein Weg ist das Meditieren. Thinking actively about the things. Aktiv über die Wahrheiten Gottes nachzudenken. Yes, but there is another one that very few people understand. Aber da gibt es noch einen Weg, der wenige Leute wirklich verstehen. And it's confession that actually convinces our. Und das ist ein Bekenntnis, das unsere Herzen überzeugt. Our words have creative power. Wisst ihr, unsere Worte haben eine schöpferische Kraft. Und die Bibel sagt das ganz klar. By speaking. Weil Gott hat ja erschaffen durchs Reden. The world together by the power of his. Er hat die ganze Welt erschaffen durch die Kraft seiner Worte. Und wir sind ja in seinem Ebenbild erschaffen und deshalb haben unsere Worte auch Kraft. Our words influence our hearts very, very powerful. Und unsere Worte beeinflussen unsere Herzen sehr, sehr stark. Denk darüber nach. People have said things to you that have influenced your heart and maybe traumatized you for years. Die Leute haben Dinge zu dir gesagt, die dein Herz beeinflusst haben und dich vielleicht für Jahre traumatisiert haben. Was ist passiert? Words entered your heart through your ears. Worte kamen zu deinem Herzen durch deine Ohren. And they did something to your heart. Sie haben etwas gemacht mit deinem Herzen. Und das ist negativ. And you can do the same thing in the past. Aber du kannst das Gleiche im Positiven machen. There is a confession that convinces your heart so that your heart really. Weil da gibt es eine Bekenntnis, das dein Herz überzeugt, dass du es wirklich glaubst. Confession in the Christian. Und da gibt es zwei Arten von Bekenntnis im christlichen Leben. One is the confession because you believe. Das eine ist diese Bekenntnis, weil du glaubst. Second Corinthians 4:13 says. Im 2. Korinther 4:13 sagt es. Since we have the same spirit of faith according to what is written. Since we have the same spirit of faith according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Weil wir haben denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Das steht im 2. Korinther 4:13. So what does the Bible say? Also was sagt da die Bibel? Okay. We first believe and then we speak. Zuerst glauben wir und dann reden wir. But there is a second type of confession. Aber da gibt es noch eine andere Art von Bekenntnis. It's a confession that you speak, that you declare, but you don't believe it. Und das ist das Bekenntnis, das du aussprichst, ohne dass du es glaubst. Und hör zu. This is a very dangerous but a very powerful. Das ist eine sehr gefährliche, aber sehr kraftvolles Bekenntnis. Und wieso ist es gefährlich und wieso ist es kraftvoll? So people walking around confessing things like they believe it, but they don't. Weil es gibt Leute, die umhergehen und Sachen bekennen, die sie eigentlich im tiefsten Herzen gar nicht glauben. Und das ist sehr gefährlich. Very, very dangerous. Sehr gefährlich. Oh, I'm healed in Jesus' name, I'm healed. In the stripes of Jesus, I'm healed. Ich bin geheilt, im Namen Jesu, ich bin geheilt, durch seine Wunden bin ich geheilt. They keep saying it and saying it. Und sie sagen das die ganze Zeit, immer wieder. The hearts don't. Aber ihre Herzen glauben es einfach nicht. Yes. Why is this? Und wieso ist das gefährlich? Because you can never fool your. Weil du kannst dein Herz nie täuschen. So one day it's gonna be so eines Tages wird die Katastrophe eintreten. Du wirst enttäuscht sein. Deceptionado. You're not gonna be healed. Du wirst nicht gesund werden. You do this with a terminal disease, you're gonna die. Und wenn du das mit einer unheilbaren, tödlichen Krankheit machst, dann wirst du sterben. I mean, for Christians, that's wonderful, because Christians don't really die anyhow. Ich meine, für Christen ist das wunderbar, weil sie sterben ja nicht wirklich. But you will go bankrupt. Aber du wirst bankrott werden. By declaring that you're prosperous and your heart doesn't believe. Wenn du einfach die ganze Zeit deklarierst, dass du erfolgreich bist und dein Herz es nicht glaubt, da ist es gefährlich. Aber es ist auch kraftvoll. Awesome. It's powerful because that confession changes the heart. Es ist kraftvoll, weil dieses Bekenntnis verändert dein Herz. Have to be honest, that's the key. Und du musst ehrlich mit dir selbst sein, das ist der Schlüssel. Wie ehrlich? You say. Du sagst. I don't believe it. Ich glaube es nicht. But I'm going to confess it with a purpose, with a clear expressed purpose to change my heart. Also ich glaube es nicht, aber ich werde das jetzt bekennen mit dem zweckt, mein Herz zu überzeugen. You don't yet believe, pretending you believe, it's a disaster. Aber wenn du Dinge bekennst, die du eigentlich gar nicht glaubst, aber du tust so, wie du es glaubst, dann ist es eine Katastrophe. Understanding that there is a purpose in doing. Aber wenn du Dinge bekennst und du verstehst, dass es ein Ziel hat, dies zu tun, The purpose is to convince my heart and bring my heart to believe. Und dass das Ziel ist, dein Herz zu überzeugen und dein Herz dazu zu bringen, es zu glauben. Also, wie bekennst du dann die Dinge? As many years ago, God gave me this literally life-changing, simple, but powerful. Hör zu, vor vielen Jahren hat Gott mir diese lebensverändernde Schlüssel gegeben. Und da ist der Schlüssel. B-P-P-P. P-P-P-P-P. If you apply this simple key. Und wenn du diese einfachen Schlüssel anwendest, also ist eine Formula. And confess the things that God has given us through the finished work of the cross. Und bekennst, was Gott uns durch das vollbrachte Werk am Kreuz gegeben hat. You're going to convince your heart in such a way that you will experience. Dann wirst du dein Herz so überzeugen können, dass das Herz schlussendlich glaubt und es erfährst. But careful. Aber pass auf. Cuidado. Don't declare what you want. No, deklariere nicht einfach, was du willst. You know, people heard me teach this and then they just go around using B-B-B-B in a completely wrong. Weißt du, die Leute haben gehört, wie ich das gelernt habe. Jetzt gehen sie umher und wenden das BPGP einfach ganz falsch an. Also was ist BPGP? Also erstens biblisch. Biblico. That's the one that people always leave out. Das ist das, was die Leute immer auslassen. So you have to declare over yourself to convince your heart things that are biblically correct. Ja, du musst Sachen über dich und die Situation bekennen, die biblisch korrekt sind. Things that God has given you through the cross. Dinge, die Gott dir gegeben hat durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Things that God has made you through. Oder Dinge, die Gott dich gemacht hat durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Also alles, was wir durch das, den neuen Bund haben, muss sich mein Herz überzeugen, dieses BPGP, um mein Herz zu überzeugen. B, it has to be a biblical truth of the finished work of the cross. Also B, es muss eine biblische Wahrheit vom vollbrachten Werk am Kreuz sein. The second B. Und das zweite B. It is personal. Ist persönlich. Oh, what's personal? Und was ist persönlich? Ich. Für mich. Meines. Das ist persönlich. The next one is present tense. Und das nächste ist die Gegenwartsform. Present. Have. Haben. Am. Ich bin. P is positive. Und das vierte P ist positiv. I'm not sick. I'm not sick. I'm not sick. Also sag nicht, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Because your heart is not going to accept that. Weil dein Herz wird das nicht akzeptieren, sondern deklariere, ich persönlich and bin Gegenwartsform geheilt, positiv. Aber Reinhard, wie kannst du sagen, ich bin geheilt, wenn du ja krank bist? Weil die Wahrheit ist, dass Jesus alle meine Krankheit am Kreuz getragen hat. Aber die Wahrheit ist, dass vor 2000 Jahren etwas am Kreuz passiert ist und wenn mein Herz das jetzt in der Gegenwart als eine Wahrheit sehen kann, wird es passieren. Und wenn ich mein Herz überzeuge, dass ich nicht eines Tages geheilt sein werde, aber dass ich jetzt geheilt bin. Once my heart grasps this truth, the healing manifests. Wenn mein Herz mal diese Wahrheit erfasst, dann werde ich die Heilung erleben. My friend, let me tell you. Meine Freunde, lass mich etwas erzählen. Unless you stay with me for the whole series. Wenn du nicht mit mir durch die ganze Serie hindurchgehst, one part of this teaching is not gonna. Weil einfach ein Teil dieser Lehre wird keinen Sinn machen. So you've got to watch the entire series. Don't jump in the middle. Und deshalb musst du die ganze Serie anschauen. Hör nicht einfach mittendrin auf. Very much so. Und dann wird es sehr viel Sinn machen. I'm going to show you how God himself invented that formula. Ich werde euch zeigen, wie Gott selber diese Formel erfunden hat. Und wir sehen uns das nächste Mal.